25 Minuten, H3 mit einer Sondermeldung auf der A67 Mannheim Richtung Darmstadt. Zwischen dem Fernheimer Kreuz und Gernsheim besteht keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Out.

Batterie. Thank you. heute hier aus dem Frankfurter Oben. DJ Duck bei HR3 Club Night.

22.30 Uhr, H3 Radioservice und wir haben keine Meldungen. Let your body be free. We'll be right back. I'm gonna go to the bathroom. 23 Uhr, H3 Radioservice und wir haben keine Meldung. Thank you.

We'll be right back. Thank you.